Kapitel 6 In letzter Sekunde. Noch 5 Minuten. Der Wind wird immer stärker. Die Schneeflocken sind wie Nadeln in meinem Gesicht. Vinzenz klettert vor mir den Hang hoch. In seinem blöden weißen Kostüm verliere ich ihn immer wieder aus den Augen. Plötzlich bleibt er stehen. Wir sind fast da. Siehst du die kleine Mulde da an der Seite? Ich versuche, im Schneegestöber etwas zu erkennen. Glaubst du, Lagner hat da? Na klar, ich war ja so blöd, ihm die Stelle zu zeigen. Schreit Vinzenz gegen den Wind. Wir sind jetzt ganz in der Nähe, aber der Schnee ist so tief, dass jeder Schritt uns wahnsinnig viel Kraft kostet. Vinzenz Kostüm ist klatschnass und macht alles noch schwieriger. Ah, mein Fuß! Schreit Vinzenz plötzlich. Ich hab mir meinen Fuß verstaucht. Er versucht aufzustehen, aber es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht. Mensch, Vinzenz, wir können doch so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Die Lawine reißt auch uns mit. Ich lasse Vinzenz da, wo er ist, und klettere allein weiter. Bei jedem Schritt versinke ich bis zum Knie im Schnee. 3 Minuten später bin ich an der Mulde. Mit den bloßen Händen wühle ich im Schnee. Vor Kälte kann ich meine Finger fast nicht bewegen. Da ist was Hartes. 3 Dynamitstäbe. Ein blauer und ein roter Draht. Ein Digitalwecker. Das Ganze ist wie im Actionfilm, wie bei James Bond. Aber James Bond heißt Peter, ist 15 und weiß nicht, was er tun soll. Vinzenz, schrei ich. Und jetzt? Irgendwas antwortet er, aber der Wind verschluckt seine Worte. Die Ziffern auf dem Digitalwecker blinken. 59, 58, 57, weniger als 1 Minute. Im Film weiß der Held immer, was er zu machen hat. Ich habe keine Ahnung. Der rote oder blaue Draht, rufe ich in Vinzenz Richtung. Keine Antwort. Aber warum liegt Vinzenz da unten auf dem Bauch und wedelt mit seinem blauen Schal? Was will er mir sagen? 40, 39, 38, 37? Blau wie der blaue Draht? Ich schaue noch mal runter zu Vinzenz. Er steht jetzt im Schnee und wirft seine Mütze in die Luft. Die ist auch blau. 10, 9, 8. Jetzt oder nie. Ich reiß am blauen Draht. Die Digitalanzeige bleibt bei 01 stehen. Keine Explosion, nur Wind. Ich lasse mich mit dem Rücken in den Schnee fallen und atme tief aus. Boah, das war knapp. Als ich später wieder bei Vinzenz bin, umarmt er mich. Er ist total aufgeregt. Peter, ohne dich, ich erkläre alles. Dem Ernst und der Marie, dem Bürgermeister der Polizei. Und der Lagner, der kommt nie wieder. Dann stoppt er und schaut mich an. Sag einmal, Peter, wieso wusstest du eigentlich, welchen Draht du ziehst? Na, ganz einfach. Du hast doch mit deinem blauen Schal gewedelt und die blaue Mütze in die Luft geworfen. Aber Peter, damit wollte ich dir doch nur sagen, dass du die Dynamitstäbe so weit wie möglich von dir wegwerfen solltest. Ich kann es nicht glauben und beginne am ganzen Körper zu zittern. Vinzenz hält mich fest und sagt, ich soll tief ausatmen. Später steigen wir langsam runter ins Dorf. Vinzenz geht zum Arzt. Der schaut sich seinen Fuß an. Ich bin todmüde, aber ich muss unbedingt noch zu Ernst und Maria. Bei einer heißen Tasse Milch und einem Stück Apfelstrudel erzähle ich die Geschichte. Wie im Krimi. Sagen beide wie aus einem Mund und halten sich die Hände. Aber wir drei sind stärker als alle. Mit voller Wucht haut's mein Burm in die Schlucht und man hört, wie's schallt. Aber mein Bur, der fällt, aber mein Bur, der fällt.